Minuten hintendrein. Unsere Referenten haben aber ihre zugesicherte Redezeit. Also wir werden die Diskussion etwas kürzen müssen. Als ersten Referenten begrüße ich Herrn Kollegen Dielmann aus Hamburg, dessen Name Ihnen allen wohlbekannt ist, mit. Er spricht zum Thema zur Röntgendiagnostik der Spondylosis hyperostotica. Darf ich Sie bitten, Herr Kollege Dielmann? Lieber Herr Ott, meine Damen und Herren, Sie und ich verdanken der Liebenswürdigkeit des Herrn Vorsitzenden, dass zu unserem Hauptthema auch ein Radiologe zum Wort kommt. Das hat vielleicht einen Vorteil, beispielsweise in dem von mir geleiteten Röntgeninstitut röntgen wir am Tag im Durchschnitt 300 Patienten mit einer Durchschnittszahl von 780 Röntgenaufnahmen. Dabei kommen 46% derjenigen Skelettteile zur Darstellung, die auch für unser heutiges Hauptthema von Interesse sind. Also man gewinnt bei Interesse einen entsprechend großen Überblick. Nun, im Wesentlichen ist schon vieles gesagt worden. Ich kann in den Chor von These und Antithese in der Hoffnung auf Hegelsche Synthese einstimmen und darf zugleich das erste Diapositiv bitten, indem ich gewissermaßen zu Adam und Eva zurückgehe und frage, woran erkennen wir röntgenologisch die Spondylosis hyperostotica. Bitte das erste Diapositiv und bitte ganz das Licht aus, sonst werden wir kaum etwas erkennen. Nun, auf diesem Schema der überhaupt bekannten und möglichen vertebralen oder intervertebralen Osteophyten erkennen Sie auf der linken Seite eine schematische Darstellung, hier schwarz dargestellt, des sogenannten hyperostotischen Spondylophyten, hier markiert, und der schon heute oft angesprochenen Längsbandossifikation bzw. auch der Umgebung des Längsbandes. Und Sie dürfen vielleicht dieser Zeichnung entnehmen, dass ich hier Residuen einer sogenannten Scheuermannschen Erkrankung mit eingezeichnet habe, sogenannte schmorsche Knorpelknötchen, unregelmäßige Abschlussplatten, angedeutete Keilform mit verlängertem Tiefendurchmesser des Wirbels, als Hinweis, als röntgendiagnostischer Hinweis auf die konstitutionelle Komponente der Spondylosis hyperostotica, was die Konstitution auch immer sein möge. Nun, und zwar als konstitutionelle Komponente bei der Spondylosis hyperostotica sehen wir die Neigung zu einer überschießenden, ich darf das Überschießende unterstreichen, überschießenden Verknöcherung, metaplastischen Verknöcherung straffen, fibrösen Bindegewebes, die sich hauptsächlich in der zweiten Lebenshälfte manifestiert. Nun wäre es allerdings sehr außergewöhnlich, wenn sich eine konstitutionelle Eigenschaft nur an einem Teil, also in diesem Fall an dem vorderen Längsband und seiner unmittelbaren Umgebung, widerspiegeln würde. Und tatsächlich ist es so, wenn man die Literatur durchforstet, es gibt kaum ein Ligament, kaum ein Bandansatz oder Sehnenansatz oder Sehneninsertion, kaum eine Gelenkkapsel, die nicht schon einmal ossifizierenderweise bei der Spondylosis hyperostotica angetroffen wurde. Das schließt aber nicht aus, dass die Spondylosis hyperostotica die Ossifizierung, die Ossifikation des vorderen Längsbandes gewissermaßen im Zentrum da am verlässlichsten und am häufigsten steht, während alle anderen Veränderungen, beispielsweise die auch schon angesprochenen Enthesiopathien, wir präzisieren mehr und sprechen von Fibroostosen, auch bei dieser osteoplastischen Diathese, wie wir es nennen. Wir haben diesen Ausdruck im Jahre 1967 gewählt. In den 70er Jahren hatte auch Monsieur Lager und Forestier haben da von sprechen von ossifizierender Diathese, meinen aber im Prinzip das Identische, dass diese peripheren Fibroostosen oder auch Ligamentossifikationen nicht so verlässliche Hinweise auf diese postulierte osteoplastische Synthese sind, denn sie kommen auch bei viel mehr und viel anderen und auch als Altersbefunde vor. Nun bitte zum nächsten Diapositiv. Ich darf Ihnen hier das Röntgenbild einer längst aufgeschnittenen Autopsiewirbelsäule zeigen, die schon mehr vermittelt als nur das typische Bild der hyperostotischen Spondylophyten und Längsbandossifikation, sondern sie zeigt auch das Überschießende, hier diese streifigen Verdichtungen, das sind Faszikel, das sind Bündel des vorderen Längsbandes, die überschießend ossifiziert sind. Wir sehen auch Supraspinalband-Ossifikation. Und wenn ich Ihnen das im anatomischen Präparat zeige, die Herren Anatomen mögen mir das verzeihen, bitte. Das nächste Bild, so sehen Sie hier noch viel plastischer Vergleich. Hier ist die ankylosierende Spondylitis, die uns jetzt nicht interessiert. Hier sehen Sie diese Faszikel, diese streifigen, überschießenden Metaplasien. Und bitte das nächste Bild von der anderen Seite gewissermaßen gesehen, sehen Sie hier beispielsweise eine Kapselossifikation. Also die intervertebrale Gelenkkapsel nimmt durch, kann durchaus im Rahmen dieser osteoplastischen Diathese ebenfalls mit verknöchern. Diese Detailbefunde entgehen uns aber sehr oft im Röntgenbild. Nun bitte, das war einige periphere, also extravertebrale Manifestationen. Bitte die nächsten, das nächste Diapositiv. Hier immer der gewissermaßen der Beweis, typische Längsbandossifikation, hier große Fibrovorder- und hinterer Fersenbeinsporn, große Fibrostosen, die selbstverständlich bei jedem Menschen vorkommen, aber sicher, also statistisch erwiesen, bei der Spondylocybostotica im Rahmen dieser osteoplastischen Diathese häufiger auftreten. Nun ein besonderer Fall, ein Patient, der in den 40er Jahren eine Fissur im distalen Tibia-Bereich erlitt, die nicht lege artis, weil nicht richtig erkannt und eingeschätzt wurde, behandelt wurde. Und er entwickelte dann im Laufe der nächsten 20 Jahre analog zu diesen Spondylosis-Hyperostotika-Veränderungen, die ich hier auszugsweise Ihnen darstelle, an der Lendenwirbelsäule einen riesigen Umbau, ein Umbau der artikulierenden Knochen mit Bandverknöcherungen, Kapselverknöcherung und Umbau. Eben können wir sagen, er hatte eine osteoplastische, konstitutionell begründete Neigung und die äußert sich an der Wirbelsäule in der zweiten Lebenshälfte. Und dieses fiel in die zweite Lebenshälfte herein und zeigt diesen enormen Umbau, der sonst nicht zu erklären wäre. Dann noch Bandverknöcherungen, hier das Ligamentum sacrotuberosum. Und der erste Blick auf die Sacroiliakalgelenkkapsel und das Ligamentum Sacroiliacum anterius, auf das ich noch zu sprechen komme, also im Rahmen dieser osteoplastischen Diathese können, ich sagte schon, jedwedes Band unseres Körpers im Ansatz, bitte das nächste Diapositiv, oder im Gesamtverlauf verknöchern. Hier die sogenannten Fibroostosen der ischiokoralen Muskel, das ist die sogenannte Literatur beschriebene Gracilis-Exostose, also ein Bild, das im Exzessivstadium als Stachelbecken imponiert. Nun, die einzelnen Etagen der Wirbelsäule, hauptsächlich Brustwirbelsäule, seltener Lenden- und Halswirbelsäule, zeigen nun dieses von mir hervorgehobene, diese Längsbandossifikation oder den sogenannten hyperostotischen Spondylophyten in wechselndem Ausmaß. Da auch wieder eine individuelle Komponente. Hier sehen Sie beispielsweise, im Vordergrund steht hier eindeutig diese abtropfende Kerzenwachs, diese Zuckergussverknöcherung bei normaler Höhe der Diszi. Ebenso, und das sind die Fälle, die sich als Dysphagien gelegentlich melden, sehen wir aber auch grobe hyperostotische Spondylophyten im Vordergrund stehen. Und hier einen Befund, bei der die ventrale Apposition an der Wirbelsäule so ausgeprägt ist, dass man hier einen Vergleich oder zumindest differenzialdiagnostisch auch an die heute angesprochene Akromegalie denken sollte, denn die Akromegalie führt zu einer ventralen Apposition, aber nicht in Höhe des Diskus. Außerdem sind diese Veränderungen vorwiegend an der Brustwirbelsäule zu finden. Und wenn Sie nach meinen Erfahrungen etwa 30 Akromegaliefällen, wenn wir sie an der Halswirbelsäule sehen, dann ist in der Regel die typische Facies acromegalica zu sehen. Dann ist der typische Befund einer Sella-Turzica-Destruktion. Also, und röntgenologisch der Hinweis, dass eben nicht das Längsband, sondern das sind echte Wirbelappositionen, auch echte Wucherungen der knorpeligen Abschlussplatten, die dann theoretisch zu einer Erhöhung der Diskusräume führen, aber es ist wie an den peripheren Gelenken, diese Knorpelproliferation neigen eher zum Verschleiß und dann bilden sich doch Osteochondrosen aus, wie Sie hier sehen. Aber das ist kein Fall von Acromegalie, sondern das sind alles das variable Bild der Spondylosis hyperostotica im Halswirbelsäulenbereich. Nun, ein Fall, ich weiß nicht, ob Sie es erkennen, der etwas gegensätzlich zur pathologischen Annahme steht, dass der Ossifikationsvorgang von der Wirbelsäule vorgeht. Hier ist eine ganz zarte, etwa 4 bis 5 mm von der Wirbelsäule im äußeren Anteil, also den ventralen Anteil des Längsbandes, sichtbare Ossifikationslinie. Hier beginnt die Längsbandossifikation. Das ist der früheste Fall von Spondylocybostotica, eben nicht am Wirbel, sondern vor dem Wirbel im Kontakt oder ohne Kontakt zur Wirbelvorderfläche. Also als Hinweis, dass diese osteoplastische Diathese, eine konstitutionell begründete Verknöcherung straffen fibrösen Bindegewebes ist, die hier in diesem Fall nicht an der Wirbelsäule, sondern im Abstand von den anderen Wirbelanteilen beginnt. Nun, wenn Sie dieses Bild, das typische Bild sehen, so wurde es heute angesprochen, dass auf der rechten Seite der mittleren und unteren Brustwirbelsäule die hauptsächlichsten, auf den AP-Bildern die hauptsächlichsten hypoostotischen Spondylophyten nachzuweisen sind. Das ist eine Erfahrungstatsache, die zu verschiedenen Auslegungen geführt hat, beispielsweise mit der überwiegenden Rechtshändigkeit der meisten Menschen oder mit den Aortenpulsationen. Die Aorta läuft ja an dieser Seite runter und die Pulsationen der Aorta sollten dieses gewissermaßen verhüten, dass auf der linken Seite die hypoostotischen Spondylophyten wachsen. Nun, das lässt sich auch zunächst bestätigen, hier mit der Computertomographie des Abdomens und des Thorax wird von unten gesehen, also die Aorta, hier ist der Herzschatten, hier ist der Aorta teilweise wandkalzifiziert und Sie sehen, wenn Sie jetzt von unten blicken, auf der rechten Seite diese groben spondylophytären Reaktionen. Es ist aber nur eine Frage der Wahrscheinlichkeit und eine Frage der Zahl der Patienten, die Sie untersuchen. Ich kann Ihnen genauso entsprechende Bilder wie hier bieten. Hier bohrt sich ein hypoostotischer Spondylophyt geradezu in die Aorta hinein, auf der linken Seite. Und auch hier sehen Sie die exzessivste hypoostotische Reaktion auf der Seite der Aorta. Also eine rein mechanistische Weise, erklärungsweise befriedigt der Rechtsseitigkeit bei der Mehrzahl der Fälle befriedigt nicht. Sie sehen hier eine mittelständige Aorta, das ist etwa die 12L1, da ist die mittelständig und trotzdem wächst auf der rechten Seite der Osteophyt, obwohl er ja auch theoretisch nun links wachsen könnte, denn er wird nicht mehr von Pulsationen beeinträchtigt oder hier beispielsweise in Höhe von L1 wächst er genau da, wo die Aorta ranpulsiert. Also ich darf nochmal sagen, die mechanistische Erklärungsweise sollte man etwas vorsichtig handhaben oder aber sie befriedigt nicht voll. Nun, dieses das typische Bild, Anterior-Posterior-Röntgenbild einer hyperostotischen Lendenwirbelsäule, die groben Osteophyten und die Kreuzdarmbeingelenke, wie Sie es im Lehrbuch lesen können, sind in Ordnung, sie sind glatt konturiert, aber auch eben nur im Regelfall, ich möchte fast sagen, die Regelausnahme überwiegt, wie bei diesem Fall sehen Sie hier, das ist übrigens nicht die Kapsel, sondern das ist ein Teil des Ligamentum iliolumbale, aber hier ist mindestens die Hälfte des Gelenkspaltes nicht mehr zu erkennen, weil die Kapsel, die Verknöcherung der vorderen sacroiliakalen Gelenkkapsel bei der Spondylose Hypoostotika durchaus zum Schwinden, sagen wir mal Schwinden, Röntgenologen Schwinden dieser der Gelenkspalten führen kann. Auch hier sehen Sie übrigens hier die Scheuermann-Residuen, dann hier die Verknöcherung der Gelenkkapsel, nur unten noch sehen wir den Spalt, auch bei einer Spondylose Hypoostotika. Das ist nun vorstellbar, dass dieser Prozess immer weitergeht und wenn Sie hier genau betrachten, sehen Sie überhaupt nichts mehr vom Gelenkspalt, obwohl hier bei einem Patienten, der etwa Mitte 40 Jahre alt war, hier die groben hypoostotischen Spondylophyten und auch an der Brustwirbelsäule wäre das zu erwarten, aber der Gelenkspalt ist durch die Dicke der Ossifikation, der überschießenden Ossifikation der Gelenkkapsel ausgelöscht. Auch in diesem Fall alle drei Wirbelabschnitte und die Kreuzdarmbeingelenke nicht mehr zu erkennen. Sie sind ossifiziert, sie sind ankylosiert. Wenn wir nicht hinter die Kulissen blicken, das heißt hinter die manchmal Zentimeter dicke Verknöcherung der vorderen iliosakralen Gelenkkapsel. Auch hier eine hypoostotische, also Spondylose-Hypoostotika, typische Veränderung, ein Patient, der etwa Mitte 50 Jahre alt war, die Kreuzdarmbeingelenke sind nicht mehr zu erkennen, sie erscheinen knöchern durchbaut. Und meine Damen und Herren, hier nun die differenzialdiagnostischen Schwierigkeiten, die schon bei Herrn Schilling anklangen. Es geben sich ja mehrere, sagen wir, Konstellationen. Es kann ein Patient, der eine ankylosierende Spondylitis bekommt, schon vorher eine Spondylose-Hypoostotika haben, wie wir es vielleicht hier annehmen können. Das ist ein entzündlicher Knochendurchbau, hier die Spondylose-Hypoostotika. Die im Verlauf der ankylosierenden Spondylitis kann die konstitutionelle Neigung zur osteoplastischen Diathese, die entzündlich inaugurierten Ossifikationen der ankylosierenden Spondylitis beeinflussen, wie Sie hier in diesem Fall sehen, beim Patienten, der, lesen Sie, 32 Jahre alt ist, typische ankylosierende Spondylitis, hier eine hypoostotische Reaktion. Oder aber der Patient kann seine ankylosierende Spondylitis, wie dieser Patient, in den 30er Jahren kann sie anfangen und wenn sie nach 20 oder noch längeren Jahren eben auch an sich an der Halswirbelsäule manifestiert, dann kann die osteoplastische, konstitutionell begründete Diathese durchschlagen. Sie sehen hier Veränderungen, die nun wirklich mit der ankylosierenden Spondylitis nichts zu tun haben, sondern hier das typische Bild bei unteren, an der Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, eindeutige Veränderungen im Sinne der ankylosierenden Spondylitis. Aber hier im Laufe der Jahrzehnte hat sich eine osteoplastische, hat die osteoplastische Diathese das Bild gewandelt. Nun der Blick hinter die Kulissen, den ich schon anschnitt, hier eine Spondylose hyperostotica, die Sacroiliacalgelenke sind nicht mehr sichtbar. Hier die Computertomographie, ich darf das mal ausschnittsvergrößern, bitte das nächste Bild, damit Sie genauer das Bild sehen, bitte das nächste Diapositiv. Sehen hier diese dicke Verknöcherung der vorder- und iliosakralen Gelenkkapsel, das sind Ausschnittsvergrößerungen von diesen Bildern. Dahinter aber wissen wir nicht, wir können nur sagen, da ist kein Knochen, sondern da ist eine Substanz, die entweder Knorpel oder vielleicht der Knorpel zugrunde gegangen und fibrös, aber jedenfalls, das ist das Bild der typischen im Rahmen der osteoplastischen Diathese eingetretenen Verknöcherung. Und wenn wir jetzt auf die senile ankylosierende Spondylitis zu sprechen kommen, so sehen Sie einen identischen Befund, nicht mehr das bunte Bild der 20er bis 40er Jahre beim Gros der ankylosierenden Spondylitis-Patienten, sondern hier ein seniler, der Patient ist 1898, noch aktiver Prozess im Sinne einer ankylosierenden Spondylitis und Sie sehen hier einmal eine Verknöcherung des vorderen Längsbandes, aber hier, auch hier bitte wieder die Ausschnittsvergrößerungen, dann sehen Sie hier, da ist die ausgedehnte Verknöcherung der Gelenkkapsel, dagegen hier hinten ist ein Gewebe, das nicht, also entweder es ist Knorpel oder es ersetzt der Knorpel durch fibröses Gewebe, aber hier sind die Grenzen der röntgendiagnostischen Entscheidung, ob ankylosierende Spondylitis, also senile ankylosierende Spondylitis, ob Spondylose hyperostotica sind erreicht, bevor die Röntgendiagnostik fündig werden kann. Hier haben die klinischen Merkmale die Prädominanz. Das muss ich als Röntgenologe bekennen. Nun, meine Damen und Herren, ich bin im Prinzip am Ende meines Vortrags und meiner Vortragszeit. Wir haben über die polarisierend, über die ankylosierende Spondylitis Schwerpunkt aber Spondylose hyperostotica gesprochen und kamen dann in der Mitte bei den senilen Formen der ankylosierenden Spondylitis zu einer Überschneidung, die röntgenologisch nicht zu klären ist oder nicht zu klären sein kann. Wir haben schon von Herrn Dambacher gehört, die Möglichkeiten der Bandossifikation bei der Fluorose, die aber dann klinisch, endemisch oder beruflich identifiziert wird. Wir haben von der Akromegalie gehört, es gibt auch einige andere seltene Erkrankungen, Hypoparathyroidismus, es gibt die Pachydermoperiostose, Herr Schilling sprach von der Hyperostose Generalisata, das sind Synonyma. Ich möchte Ihnen aber abschließend noch auf einen weißen Flecken der versteifenden Wirbelsäulenerkrankung auf der Karte der versteifenden Wirbelsäulenkrankheiten hinweisen. Ein Fleck, den ich Ihnen als Denkanstoß geben möchte und der mir in Japan bei einem meiner letzten Besuche auffiel. Wenn Sie sich diesen Patienten ansehen, er hat eine Kyphose, sein Kopf ist aber nicht nach vorne gebeugt, sondern er ist, sagen wir es normal, lordosiert. Als ich deswegen den Patienten aufnahm, weil er mir weder mit der Spondylose hyperostotica noch mit der ankylosierenden Spondylitis identisch scheint und das steht nun leider auf dem Kopf. Da darf ich Sie hier hinweisen, vielleicht können Sie erinnern, dass ich innerhalb einer halben Stunde drei Patienten mit dieser Erkrankung in Kyoto fand. Das war anschließend des SICO-Kongresses. Könnten wir es umdrehen? Leute, die stark gebeugt sind bei erhaltener Handelswirbelsäulenbeweglichkeit. Ich höre sofort auf, Herr Ott, das ist ein Dia noch. Wobei ich mich fragte, welche Ursache hat dieser Befund? Nehmen Sie das nächste Bild, ich habe noch einen von dieser, den Herrn. Von dieser Versteifung der Wirbelsäule, gelang mir ein, diese Herren zu überreden, in die Rezeption des Hotels zu kommen. Sehen Sie, da geht er wieder und bitte das nächste Bild. Und ich erfuhr dann, dass das ein Berufsschaden ist. Ein Berufsschaden, das nächste Diapositiv, es geht. Sehen Sie, da geht er wieder. Menschen jenseits der 60er nach vorne gebeugt mit einem Stock. Ein Berufsschaden, der durch einen Beruf, der heute in Japan ausgestorben ist, der ich aber in Korea anschließend sah, nämlich den Lastträger. Es ist eine besondere Form des Lastentragen. Hier ist ein Brett, auch auf der Wirbelsäule ist ein Brett. Und hier dieser junge Mann in Korea, ist man noch nicht so weit fortgeschritten, schleppt also sicher einige Festmeter Bücher. Das ist eine Erkrankung, über deren Röntgenbild ich weder gelesen noch gehört habe. Sie hängt auch sicher nicht zusammen mit der bei der japanischen Bevölkerung häufig vorkommenden dorsalen Längsbandossifikation, sondern das ist offenbar ein Berufsschaden. Wohin er gehört, kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht, wenn Sie nach Japan kommen, stoßen Sie auf ähnliche Bilder. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Adilmann, für dieses schön dokumentierte Referat. Ich bitte jetzt Herrn Kollegen Professor Rüdiger Lorenz, Leiter der Neurochirurgischen Klinik der Universität Frankfurt am Main, zum Thema neurochirurgische Aspekte der Spondylosuprostotika zu sprechen. Herr Kollege Lorenz war früher bei uns in Gießen tätig und ist jetzt in Frankfurt. Lieber Ott, meine Damen und Herren, wenn der Neurochirurg gebeten wird, im Rahmen eines solchen Vormittags über Spondylosis hyperostotica zu sprechen, dann mit der Begründung, wie Sie schon aus einem der Vorreferate gehört haben, dass im Rahmen dieses Krankheitsbildes sicher auch neurologische Komplikationen auftreten können. In Form radikulärer Erscheinungen oder medullärer Ausfälle. Der Neurochirurg hat allerdings einen anderen Zugang zu dem Krankheitsbild. Wir sehen das Krankheitsbild in Form eines Engpass-Syndroms. Bitte das erste Bild einmal. Unter Engpass-Syndromen verstehen wir generell ja all die Syndrome, das ist das Falsche. Nein. Das ist der Vortrag Lorenz, Nummer 7 ist das, glaube ich, in Ihrer Reihenfolge. Lorenz, ja. Wir sehen das Krankheitsbild im Rahmen von sogenannten Engpass-Syndromen. Engpass-Syndrome nennen wir die Syndrome, die aufgrund der äußeren Einengung nervöser Substanz zu Ausfällen im Bereich des Nervensystems führen. Das kann sowohl radikulär sein, das kann am peripheren Nerven sein, das kann am Zerebrum sein. Sie kennen sicher alle das Karpaltunnelsyndrom, in dem das Ligamentum carpale den Nervus medianus einengt. Sie kennen alle das Sulcus ulnaris Syndrom, in dem Veränderungen im Bereich des Sulcus ulnaris zur Ulnarislähmung führen. Sie kennen das Calenus-Syndrom, in dem eine Konstellation mit Stummelrippe und muskulärem Ansatz eine Einengung des Brachialplexus bewirkt. Sie kennen vielleicht das Syndrom der Kraniostenose mit vorzeitiger Verknöcherung der Schädelnähte, wodurch den Druck, den das sich entfaltende Hirn auf den Knochen ausübt, Veränderungen am Knochen resultieren und zum anderen dabei auch neurologische, psychische und neuropsychologische Ausfälle auftreten können. Haben wir jetzt den richtigen Kasten gefunden? Und schließlich haben wir im Rahmen der Wirbelsäule es ist ja alles beschriftet im Grunde. Tja, das ist zwar das zweite, ja schon, wenn Sie noch das erste jetzt nun geben. Das erste Dia bitte und nicht das zweite. Ja, ich sehe, wir müssen es halt ohne Dias machen, wenn das so ging. Der Kasten war der richtige, nur war es das zweite Dia schon und das erste. So, jetzt sind wir richtig. Danke. Also hier sehen Sie das nochmal aufgeführt, was wir unter Engpass-Syndromen verstehen. Das heißt also, wenn wir von Spondylosis hyperostotica sprechen, dann subsumieren wir dieses Krankheitsbild unter dem Begriff des Letzten. Jetzt bitte das zweite Dia. Und in den letzten Jahrzehnten haben eine Reihe von Forschern dieses Krankheitsbild etwas näher definiert, sodass wir heute auch Teilaspekte dieses Krankheitsbild besser kennen. Enger Spinalkanal heißt, ursächlich kann es sich um eine kongenitale Stenose, um Entwicklungsanomalien im Verlauf der Kindheit und des Jugendalters oder um erworbene Stenosen handeln, wie wir es zum Beispiel bei der Spondylose superostotica dann finden. Es ist also ein Überbegriff, der aufgelöst werden muss, und hier muss aus neurochirurgischer Sicht der Name Verbiest genannt werden, obwohl er nicht der erste war, der sich damit beschäftigt hat, aber der erste Neurochirurg, der systematisch den Ursachen des engen Spinalkanales nachgegangen ist. Und wir haben in Gießen, Sie hörten schon von Herrn Ott, dass ich früher Mitarbeiter von Herrn Pia in Gießen war, wir haben in Gießen dankenswerterweise in der engen Zusammenarbeit mit Herrn Ott in Nauheim die Möglichkeit gehabt, uns mit dem Problem der Spondylose superostotica etwas mehr zu beschäftigen, ohne dass wir aus unserem Aspekt heraus heute sagen können, hier handelt es sich bei den klinisch vorgestellten und entsprechend nachgewiesenen Fällen mit neurologischen Komplikationen um ein einheitliches Krankheitsbild aus neurochirurgischem Aspekt, wenn wir das messen an den operativen Befunden. Bitte das nächste Bild einmal. Wenn wir die Wirbelsäule in ihrem Gesamtaspekt betrachten, so können wir natürlich davon ausgehen, dass wir sowohl in der Hals- als auch in der Brust- und Lendenwirbelsäule mit neurologischen Komplikationen rechnen müssen. Vielleicht noch vorweg ein paar Zahlen. Wenn wir unsere Befunde messen an dem Gesamtgut der zervikalen Prozesse, die wir behandelt haben, dann macht der sogenannte enge Spinalkanal, bitte scharf stellen, ja, der enge Spinalkanal etwa 20% der Fälle an der Halswirbelsäule aus. Wenn wir uns die Zahlen vergegenwärtigen, die wir im Bereich der Lendenwirbelsäule gesehen haben, die wir unter dem Begriff des engen Spinalkanals rubrifizieren müssen, dann macht das etwa 3% des Krankengutes aus, das wegen radikulärer lumbaler Ausfälle zu uns kam. Und im Bereich der Brustwirbelsäule ist das etwa unter 1%. Da können wir gar keine exakten Zahlen angeben, weil das Krankheitsbild im Bereich der Brustwirbelsäule, worauf wir noch kurz zu sprechen kommen müssen, ganz anders sich aussieht. Hier in diesem Dia ist nun alles aufgeführt, was im Bereich der Halswirbelsäule zu Schädigungen des Markes oder auch der Nervenwurzeln führen kann. Im Grunde wichtig ist für uns nur, dass es sich hier bei handelt um osteophytäre Protrusionen, die nach hinten gerichtet sind. Sie haben in den vorausgegangenen Vorträgen Ihr Augenmerk im Wesentlichen gerichtet auf die ventralen Abschnitte der Wirbelsäule und auch auf die Wirbelgelenke. Vom Kanal ist nur sehr selten die Rede gewesen. Und das ist nun das, was uns natürlich die Probleme schafft, wenn wir neurologische Ausfälle sehen. Dabei ist der Querdurchmesser des Spinalkanals im zervikalen Bereich in der Regel nicht verändert, sondern völlig normal. Was geändert ist, ist der Längsdurchmesser, also der Abstand zwischen hinterem Bogenanteil und Hinterkante des Wirbelkörpers selbst. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt, der im Bereich der Halswirbelsäule Schwierigkeiten macht, ist die Einengung des Vorrahmens durch Osteophytenbildung. Bitte das nächste Bild einmal. Und abhängig davon, wie jetzt nun die einzelnen Veränderungen sich entwickeln, wird natürlich auch die Symptomatik ausgeprägt sein. Sie haben gehört, dass das Krankheitsbild des sogenannten engen Spinalkanals oder der Spondylose superostotica, die zu einer zervikalen Myelopathie liegt, im höheren Alter liegt. Und Sie sehen sie auch hier, dass es praktisch anfängt im Alter von in der fünften Lebensdekade und dass die zwei Nachfolgenden in gleicher Weise noch erheblich daran beteiligt sind. Bitte das nächste Bild einmal. Das Symptombild wird geprägt durch die Art der Veränderungen. Wenn wir hier das mal schematisch an einem Diskus dargestellt haben, dann wird komprimiert die Ventralfläche des Rückenmarks und es können Ausfälle der langen Rückenmarksbahnen auftreten. Bitte das nächste Bild einmal. Oder hier in diesem Fall Ausbildungen von Osteophyten oder einem Diskus Protrusion in dieser Region macht natürlich radikuläre Ausfälle. Wir sehen bei der zervikalen Myelopathie führend die Ausfälle langer Bahnen in Form einer Tetraspastik mit Gangerschwerung, gelegentlich über Ausfälle aus dem vaskulären System auch noch Störungen der Schmerz- und Temperaturempfindung. Bitte das nächste Bild einmal. Aber, und das muss hier nochmal betont werden, wenn wir die sogenannte versteifende Erkrankung auch an der Halswirbelsäule haben, kommt es nicht selten vor, dass die Ligamenta flava hinten gefältelt werden und zusätzlich als Kompression wirken, sodass manches Krankheitsbild primär mit sensiblen Reizerscheinungen oder Ausfällen beginnen kann und uns also zunächst einmal in der Diagnose fehlleitet. Wenn Sie myelografisch diese Befunde darstellen, können Sie von vorne eine Protrusion oder einen Osteophyten, der ja im Röntgenbild nur indirekt erkennbar ist, weil die Weichteile nicht dargestellt werden und erst im Myelogramm in seiner vollen Ausprägung erkennbar ist, darstellen und im hinteren Anteil das gefältete Ligamentum flavum. Nicht selten finden wir dabei auch Hyperostosen oder Verdickungen an den Wirbelbogenpartien, die zusätzlich raumfordernd wirken und das Rückenmark richtig quer pressen. Bitte das nächste Bild einmal. Das können wir glatt übergehen. Bitte das nächste Bild einmal. Bitte das nächste Bild. Wenn wir jetzt von der Behandlungsmöglichkeit ausgehen, die wir sehen bei den zervikalen Myelopathien, die aufgrund einer Einengung des Kanals durch ventrale oder dorsale Apposition von Knochen oder durch laterale Apposition des Knochens ausgehen, dann ist hier festzustellen, dass wir im Laufe der Jahre manches hinzugelernt haben. Der ursprüngliche neurochirurgische Zugang war die Laminektomie, das heißt der Zugang von hinten, die Entlastung und eventuell auch die Kappung der Ligamenta denticulata am Rückenmark mit einer Dura-Ersatzplastik. Mit der Entwicklung der ventralen Fusionsoperationen, die von Klauert verfeinert worden sind und jetzt sich eigentlich im Wesentlichen durchgesetzt haben, war es auch möglich, die ventrale Kompression zu nehmen. Und es hat sich im Laufe der Zeit gezeigt, dass die ventrale Kompression mit einer der wesentlichen Faktoren ist, weil hier zusätzlich vaskuläre Schäden auftreten. Und zum anderen kann durch den ventralen oder auch durch den ventrolateralen Zugang, der von verschiedenen Autoren bevorzugt worden ist, eine Befreiung des Foramen intervertebrale einmal und eine Befreiung auch der Nervenwurzel und der Vertebralis herbeigeführt werden. Diese Statistiken hier geben Ihnen nur noch mal wieder das Bild, unabhängig jetzt vom Operationsverfahren, was an einer Besserung oder Verschlechterung erreicht werden konnte. Und Sie sehen, das sind Langzeitergebnisse, nicht aktuelle Ergebnisse, sondern Ergebnisse, die auf Beobachtungen von mehr als 5 Jahren beruhen. Sie sehen, dass der Anteil der Patienten, die verschlechtert, als verschlechtert bezeichnet werden muss und gar nicht so gering ist. Bitte das nächste Bild einmal. Und das ist unabhängig jetzt primär von der Frage des Zuganges, sowohl bei den Patienten, die nur laminektomiert wurden, eine dorsale Entlastung hatten, als auch eine ventrale Entlastung, kommen Verschlechterungen vor. Nur muss man in diesem Punkt auch konstatieren, dass wahrscheinlich in Zukunft die kombinierte Behandlung durch eine dorsale Entlastung und eine ventrale Fusion bzw. Wegnahme der Osteophytenbildung die Therapie der Wahl darstellt. Warum? Es kann durch ventralen Zugang nicht gelingen, über wesentliche Teile der Wirbelsäule sich auszudehnen. Das heißt, wir können nicht 6 Bandscheibenhöhen von vorne verdübeln, weil dann die Wirbelsäule insgesamt als Stab erscheinen müsste. Sondern hier müsste man sagen, dass die wichtigsten osteophytären Bildungen von vorne entfernt werden sollten und zudem eine dorsale Entlastung herbeigeführt werden müsste. Bitte das nächste Bild einmal. Wenn wir jetzt uns noch kurz an die Befunde an der Brustwirbelsäule erinnern. Hier ist das Krankheitsbild des thorakalen Bandscheibenvorfalls etwas, was sozusagen noch neurochirurgisches Forschungsgebiet ist. Der thorakale Bandscheibenvorfall wird so selten diagnostiziert, gemessen an Vergleichszahlen, die in einzelnen sich dafür interessierenden Zentren erhoben wurden, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Mehrzahl der thorakalen Bandscheibenvorfälle übersehen wird. Das Gleiche gilt für den sogenannten Spinalkanal, der verengt ist. Wir wissen aus der Skoliosen-Sprechstunde, die die Orthopäden abhalten, dass es mit zunehmendem Alter immer wieder zu neurologischen Komplikationen kommt, die wir durch eine vermehrte Extension des Rückenmarks bei vermehrter Kyphosenbildung und gleichzeitiger Kompression der Spinalarterie, der vorderen Spinalarterie, erklären. Das heißt, hier treten Querschnittsbilder auf, die wir im Einzelnen nicht lokalisieren können in ihrer Höhe, das heißt, die sich dann auch der gezielten Therapie entziehen. Und wir verfügen heute dank der Computertomographie vielleicht über eine Möglichkeit, hier etwas mehr in Zukunft aussagen zu können. Nur bis zum jetzigen Zeitpunkt sind die Aussagen über eine Enge des Spinalkanals gerade im Bereich der Brustwirbelsäule noch so unbefriedigend, dass wir hier nichts im Einzelnen ausführen können. Und nur noch einige Aspekte zum lumbalen Spinalkanal. Der hat die Aufmerksamkeit in den letzten Jahren zunehmend beansprucht und ist von vielen Seiten betrachtet worden. Da sind Orthopäden, Rheumatologen, Internisten, Neurochirurgen, Neurologen, Radiologen in gleicher Weise beteiligt. Und wenn Sie diese Abbildung sehen, die in Anlehnung an die Veröffentlichung von Wackenheim und Barbin entstanden ist, dann können Sie aus dem normalen Bild des Spinalkanals hier die Ableitungen des sogenannten engen lumbalen Spinalkanals entnehmen. Hier mit einer Verkürzung des Bogenabstandes, hier mit einer Medialverlagerung der Gelenke und hier mit einer gleichzeitigen Apposition und Verdickung der Gelenke. Das sind die typischen drei Befunde, wie das nächste Bild einmal, die Sie auch bei dorsalem Aspekt hier erkennen können. Hier eine Verdickung des Bogens, hier eine Verdickung des Gelenkes und hier ebenfalls eine Medialverlagerung und Verdickung des Gelenkes. Bitte das nächste Bild einmal. Und unter diesem Aspekt kann man natürlich auch die Krankheitsbilder mal analysieren, die wir unter der Operation gesehen haben. Wir haben insgesamt 66 Patienten gesehen und haben dabei folgende Befunde erhoben. Es wurden sowohl mediale osteophytäre Bildungen im Sinne der Spondylosis hyperostotica als auch laterale Osteophyten gefunden. Das, was Ihnen jetzt schon sehr geläufig ist. Aber was wir bisher im Grunde nur sehr wenig besprochen haben, ist, dass es dazu eine Verdickung des Bogens gibt. Und diese Verdickung des Bogens hat aus unserer Sicht zwei Aspekte. Einmal gibt es die Ebonisierung dieses Knochens und zum anderen die Verdickung des Knochens, der gleichzeitig sehr weich wirkt, also im Grunde osteoporotisch verändert ist. Die Verbreiterung des Bogens geht in gleicher Weise. Sie ist manchmal so ausgeprägt, dass hinten ein eigentliches Ligamentum flavum gar nicht mehr ausgemacht werden kann und dann davon gesprochen werden muss, dass das Ligamentum flavum vielleicht teilweise verknöchert ist. Die Verdickung des Gelenkes ist radiologisch am besten zu sehen und von der Operation her im Grunde sehr selten gefunden, deshalb, weil man sich scheut, bei einem solchen Eingriff das Gelenk ja zu eröffnen. Das wissen Sie alle aus den vielen Berichten, insbesondere der Orthopäden. Ein Befund, der offen ist in seiner Genese und den wir noch nicht erklären können und dem uns auch die Pathologen nicht ganz haben weiterhelfen können, sind diese unspezifischen epiduralen Granulationen, das heißt lymphozytäre Durchsetzungen des Epiduralgewebes, das ohnehin beim sogenannten engen Spinalkanal in der Regel verschmächtigt ist. Und ein weiterer Befund, der ebenfalls noch nicht ganz aufgelöst ist und über den wir heute noch nicht gesprochen haben hier, ist die Verdickung der Ligamenta, wobei hier nicht das Ligamentum dorsale gemeint ist, sondern hier auch darunter verstanden wird die Verdickung des Ligamentum flavum, das gelegentlich eine Dicke bis zu einem Zentimeter bei diesem Patienten mit dem sogenannten engen Spinalkanal erreicht. Bitte das nächste Bild einmal. Und jetzt hier nur noch einige Punkte. Wenn wir unser Krankengut analysieren und überlegen, was wir gemacht haben oder wie wir vorgegangen sind, dann hat es sich in der Regel um eine sehr ausgiebige Teilhemilaminektomie in verschiedenen Höhen gehandelt. Ein Patient wurde in vier Höhen operiert und die meisten Patienten wurden nur in zwei Höhen, revidiert. Das Bild, ich habe in Anbetracht des diagnostischen Vortrages auf Myelogramme verzichtet, aber ich sollte vielleicht so viel erwähnen, wenn Sie ein Myelogramm bei diesen Patienten machen, dann sieht es aus wie ein Bambusstab. Es ist tailliert von oben bis unten und, oder Sie können auch sagen, Gänsegurgelbild. Bitte das nächste Bild einmal. Jetzt noch kurz einige Worte zum Symptomenbild. Das ist ja schon sehr lange bekannt und wird bezeichnet als neurogene Claudicatio intermittens im Unterschied zu dem Bild der vasogenen Claudicatio intermittens. Bitte das nächste Bild einmal. Hier kommt es auf die Symptomkombination an. Und Sie sehen, dass im Gegensatz zu dem Bild, was sonst im Vordergrund steht, der Schmerz beim Vasogenen, bei der vasogenen Claudicatio, hier bei der neurogenen Claudicatio intermittens die Kombination der Befunde am ausgeprägtesten ist, nämlich Schmerz und Kraftlosigkeit oder Kraftlosigkeit und Gefühlsstörung. Das sind die Patienten, die über unspezifische Symptome klagen und kurze Gehstrecken haben, nach kurzer Erholzeit dann wieder weitergehen können und beschwerdefrei sind. Man sollte also in seiner Praxis auf solche Befunde und Angaben achten und dann vielleicht auch an das Bild des engen lumbalen Spinalkanals denken. Bitte das nächste Bild. Ja, das können wir ausgehen. Die Zeit ist um und drängt, weil wir noch ein bisschen diskutieren wollen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich kurz zusammenfassen. Wenn wir also das Krankheitsbild Spondylosis hyperostotica betrachten, so geht der Neurochirurg von einem etwas anderen Aspekt aus, deshalb, weil er sich ja mit der neurologischen Seite dieses Krankheitsbilds nur beschäftigt und das auffassen muss als ein Engpass-Syndrom. Bekannt ist es seit langem im Bereich der Halswirbelsäule und auch in der Lendenwirbelsäule. Auch hier stehen uns heute therapeutische Möglichkeiten zur Verfügung, die ergänzt werden durch die allbekannten medikamentösen und physikalischen Maßnahmen. Was offen ist und was sicher der Klärung in der Zukunft bedarf, ist die Frage des engen Spinalkanals im Bereich der Brustwirbelsäule. Und was offen ist, ist auch eine Frage, welche Ursachen eine Vielzahl von operativ erhaltenen Befunden haben. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Lorenz, für dieses Referat aus neurochirurgischer Sicht, in dem an alte Freundschaft angeknüpft worden ist. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Referat aus orthopädischer Sicht. Das Thema... Das Thema aus orthopädischer Sicht ergänzt und sich besonders topografisch an die lumbale Region wendet. Referat von Herrn Kollegen Matthias, Orthopädische Universitätsklinik Münster in Westfalen zum Thema lumbale radikuläre Engpass-Syndrom bei Spondylose Hyperostotica. Darf ich bitten? Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, eigentlich müsste ich mein Referat absagen. Denn ich habe große Zweifel, ob die Fälle, über die ich hier spreche, nun zur Spondylosis hyperostotica, zur hypertrophierenden Spondylose oder zu Folgen degenerativer Bandscheibenschäden zählen. Die nomenklatorischen und definitorischen Wechselbäder des heutigen Vormittags haben mich als schlichten Orthopäden etwas verunsichert. Mich beruhigt nur, dass ich auf der Wiese, auf der ich weide, außer mir noch andere Schafe finde, die auch etwas Schwierigkeiten haben. Nun, meine Damen und Herren, seit der Veröffentlichung von Mixter und Barr 1934 ist als Hauptursache der Lumboischialgie durch Kompression der lumbalen Nervenwurzeln der Bandscheibenvorfall bekannt. Er ist aber nur eine der mechanischen Ursachen der Lumboischialgie. Es ist viel zu wenig bekannt, bitte bei der Projektion immer beide Kassetten gleichzeitig transportieren, ja? Sonst kommen wir durcheinander. Es ist viel zu wenig bekannt, dass es noch eine Reihe von selteneren, aber dennoch in der Praxis einzukalkulierenden Ursachen gibt. Können wir die Projektion haben? Und bitte beide Kassetten gleichzeitig transportieren. Es sind dies, nein, das ist schon falsch, entschuldigen Sie, bitte beide gleichzeitig. Es müssen jetzt beide auf 1 stehen, sie stehen aber in der zweiten Kassette auf 2 schon. Stellen Sie es bitte beides auf eins. Das heißt also, auf der einen Seite taucht jetzt nichts auf. Die Ursachen radikulärer Kompressionssyndrome sind die subartikuläre Einmauerung, die Wurzelabknickung an den Pedunculi, die foraminale Einmauerung, die extraforaminale Einmauerung, die spinale Stenose, die periradikuläre Fibrose und die adhäsive Radikulitis und der lumbale Bandscheibenvorfall. Die Spondylosis hyperostotica, deren Charakteristika wir ja heute früh schon genügend gesehen haben, kann auf verschiedene Weise zu einem derartigen radikulären Kompressionssyndrom führen. Sie geht häufig mit arthrotischen Veränderungen der Wirbelbogengelenke einher. Deshalb können auch arthrotische Ausziehungen das Foramen intervertebrale einengen und dadurch eine Wurzelkompression bewirken. Wir bezeichnen diese Ursache als foraminale Wurzelkompression. Klinisch ist für diesen Zustand der Hyperlordosierungsschmerz mit Zunahme der Ischialgie bei Lordosierung charakteristisch. Die Lordosierung führt zur zusätzlichen Einengung der Foramina. Die Ischialgie beginnt langsam. Meistens sind segmentale neurologische Ausfälle feststellbar, doch nicht so deutlich wie beim akuten Bandscheibenvorfall. Durch die Auftreibung der Gelenkfortsätze kann es zur subartikulären Kompression vor allem der Wurzeln L5 und L4 kommen. Hier ist bereits physiologischerweise im Erwachsenenalter der Wurzelkanal sehr eng. Die Ischialgie, wir haben das hier aufgezeigt, hier ist der Gelenkfortsatz weggenommen worden und man sieht, wie eng hier die Wurzel hier an den knöchernen Strukturen vorbeiläuft und hier eine Auftreibung der Bogengelenke. Die Ischialgie tritt meistens langsam auf. Diese Situation kann aber ausschließlich durch die Computertomographie einwandfrei aufgeklärt werden. Sie sehen hier nochmal die Situation der Wurzel, die unter Kompression kommt durch den Gelenkfortsatz und hier die Aufklärung dieses Falles mit einer Computertomographie, wo wir die gedrückte Wurzel gut erkennen können. Wenn zu der Veränderung der Wirbelbogengelenkfortsätze noch dorsale Knochenappositionen am hinteren Wirbelkörperrand eine Verdickung der Wirbelbögen hinzutritt, kann sich das klinische Bild der spinalen Stenose entwickeln. Sie gibt im Computertomogramm und bei der Myelographie ein sehr charakteristisches Bild. Es ist ja vorhin schon beschrieben worden und hier dazu ein entsprechendes Präparat, wie wir es genau auch auf der Computertomographie erkennen können. Für diese spinale Stenose, die meistens mehrere Segmente der Lendenwirbelsäule befällt, ist charakteristisch, dass die Patienten über unklare Parästhesien und Hypästhesien klagen ohne sichere segmentale Begrenzung. Der Schmerz ist manchmal lageabhängig, verschwindet oft im Liegen. Oft erinnert er an eine Claudicatio spinalis, wie wir eben auch schon gehört haben. Häufig findet sich eine ein- oder doppelseitige Fußheberschwäche oder eine Quadrizepsschwäche, die sich langsam entwickelt hat. Der Lasseg ist oft negativ. Am Operationssitus bei einer hier notwendigen ausgedehnten Laminektomie sieht man dann die Wurzelkompression oft sehr deutlich. Schließlich kann es bei der Spondylosis hyperostotica zur extraforaminalen Kompression kommen, wenn große dorsolaterale Randwulstbildungen vorliegen, wie zum Beispiel hier in diesem Falle hier. Verstärkt werden kann die Kompression auch noch durch dieses Ligamentum, durch das Ligament, das hier zwischen dem Querfortsatz und dem Wirbelkörper entlang zieht. Auf eine besondere Form der Spondylosis hyperostotica muss noch hier hingewiesen werden, die uns Orthopäden besonders häufig beschäftigt, nämlich diejenige, die im Gefolge der Lumbalskoliose auftritt. Hier kommt es oft zu exzessiven einseitigen Randwulstbildungen an den Wirbelkörpern. Die asymmetrische Belastung der Wirbelbogengelenke kann zu grotesken arthrotischen Randwurzbildungen führen. Hier nochmal das typische Bild mit den exzessiven spondylotischen Randzacken, der starken Sklerosierung des neu gebildeten Knochens, der starken Belastungsreaktion des Knochens auf der konkaven Seite und hier das dazugehörige Myelogramm mit dem Bild einer spinalen Stenose. Die asymmetrische Belastung der Wirbelbogengelenke kann zu erheblichen einseitigen Arthrosen der kleinen Wirbelgelenke führen. Wir haben darüber sehr genaue Untersuchungen gemacht, auch histologische Untersuchungen. Hierzu nur ein Bild oder hier nochmal die Kombination mit der einseitigen Arthrose des kleinen Wirbelgelenkes und der gleichzeitigen Einengung durch die hinteren Vorwölbungen der Längsbänder und der Bandscheiben und der dazugehörigen Knochenanteile. Die asymmetrische Belastung, die Ischialgie kann dann durch eine foraminale Kompression sowohl bedingt sein durch die einseitige Bandscheibenkompression als auch durch die arthrotischen Veränderungen oder durch extraforaminale Kompression verursacht sein. Hier sehen Sie noch einmal in einem Präparat die sehr stark betonten asymmetrischen Veränderungen bei einer Skoliose, hier mit der sehr starken Arthrose der kleinen Wirbelgelenke und auch der asymmetrischen Knochenapposition mit asymmetrischer Einengung des Wirbelkanals und des Wurzelkanals. Bei starker Rotation kann auch eine Wurzelabknickung um die Pedunculi herum Ursache neurologischer Ausfälle sein. Das kann alles kombiniert in einem Fall passieren. Die Altersverteilung dieser hochgradigen asymmetrischen Spondyloseformen entspricht im Übrigen auch der symmetrischen Spondylosis hyperostotica, sodass ähnliche Stoffwechselfaktoren bei der Auslösung der Spondylose eine Rolle spielen mögen oder akzentuiert durch die mechanische Fehlbelastung bei der Skoliose sein mögen. Dieses hier ein Bild von Ott, das nur die Altersverteilung bei der Spondylosis zeigen soll, die exakt auch der spinalen Stenose entspricht. In der Differentialdiagnose müssen pseudoradikuläre Syndrome ausgelöst durch Myotendinosen oder örtliche arthrogene Reizzustände bei der Spondylosis hyperostotica ausgeschlossen werden. Nach unserer Erfahrung haben die Patienten mit Spondylosis hyperostotica häufig lokale arthrotische Beschwerden. Vor der Entscheidung über die Therapie müssen die einzelnen aufgeführten Faktoren durch eine genaue Schmerzanalyse, den Bewegungsschmerz und die Druckpunktanalyse, eine sorgfältige neurologische Untersuchung unter Einschluss der Elektromyographie und der Prüfung der Nervenleitgeschwindigkeit geklärt werden. Bei der arthrogenen von den Wirbelbogengelenken ausgehenden Beschwerden kann eine gezielte intra- und extraartikuläre Infiltration der Wirbelbogengelenke mit halbprozentiger Skandikainlösung unter Bildverstärkerkontrolle die Segmentdiagnostik erleichtern. Sie sehen hier das Vorgehen, das ist nur demonstriert, selbstverständlich ziehen wir sonst dazu Handschuhe an und decken steril ab. Und Sie sehen hier die Arthrographie der kleinen Wirbelgelenke mit der Kontrastmitteldarstellung. Die Arthrographie der kleinen Wirbelgelenke ist schwer zu interpretieren. Wir machen dazu Versuche, sind aber bisher noch nicht zu einer sicheren Aussage in der Lage. Wird der Patient nach dieser Injektion wenigstens vorübergehend beschwerdefrei, ist dieses ein Hinweis auf die eventuelle Erfolgschance einer Facettendenervation, auf die ich noch zu sprechen komme. Nun zur Therapie. Bei reinen arthrogenen Beschwerden durch die Arthrose der Bogengelenke werden wir zunächst immer mit einfachen physikalischen Maßnahmen wie Bettruhe, Massagen, Heißluft und Kurzwelle beginnen. Auch diadynamische Ströme können nützlich sein. Muskelverspannungen werden durch intramuskuläre Injektionen angegangen, Myotendinosen durch Injektionen von Skandikain in die Schmerzpunkte. Zusätzlich werden entzündungshemmende Medikamente erfolgreich sein. Die Behandlung mit Orthesen wie dem Überbrückungsmieder nach Homann oder dem dem Mieder nach Gschwend dienen der Kyphosierung und damit gleichzeitig auch der Entlastung der Wurzel. Manchmal kann man auch mit einer extendierenden Orthese erfolgreich sein, wie wir hier zum Beispiel eine solche Orthese aus Israel sehen, selbstverständlich auch sonst jede andere Form der Extensionsbehandlung. Wenn diese Methoden nicht Erfolg haben, kann man bei erfolgreicher periartikulärer Anästhesie die Facettendenervation durch die Thermokoagulation mit Hilfe der Thermosonde ausführen. Wir sehen hier die nervale Versorgung der Gelenkkapsel mit dem Ramus articularis, der vor allem in seinem oberen Anteil dann denerviert wird. Hier sehen Sie die schematische Einführung, die schematische Darstellung der Einführung der Thermosonde und auf den nächsten beiden Abbildungen die Praxis, wie sie sich abspielt. Ich kann aus zeitlichen Gründen jetzt näher nicht darauf eingehen. Wir haben dabei in etwa 40-50% der Fälle Beschwerdefreiheit, in weiteren 20% der Fälle eine deutliche Besserung der Beschwerden herbeiführen können. Bei einer subartikulären Kompression ist die partielle Resektion der Gelenkfortsätze, eventuell eine Hemilaminektomie zur Befreiung der Wurzel oder auch eine doppelseitige Laminektomie zur Befreiung der Wurzeln, die Methode der Wahl, wie sie hier schematisch angezeichnet worden ist. Bei noch gut beweglichen Wirbelsäulen schließt sich daran eine intertransversale Fusion, die in der gleichen Sitzung ausgeführt werden kann. Bei einer foraminalen Kompression ist die vollständige Facettektomie angezeigt, wie wir sie hier auf dieser Seite sehen. Bei wenig beweglichen Wirbelsäulen, wie wir sie meistens bei der Spondylosis hyperostotica finden, kann dies meistens die einzige operative Maßnahme bleiben. Ist die Wirbelsäule dagegen noch beweglich, muss dann die intertransversale Fusion noch angeschlossen werden. Die Patienten können auch nach Fusionsoperationen bereits nach 3 Tagen Postoperationen wieder aufstehen. Bei der extraforaminalen Kompression ist die Foraminotomie mit der Entfernung der Randzacken angezeigt. Ich zeigte eben dazu schon das Bild. Manchmal ist auch eine vollständige Facettektomie notwendig. Können wir noch mal eben die letzten beiden Bilder eben sehen? Bei einseitiger Spondylosis hyperostotica, bei Lumbalskoliose ist bei Durchführung der Facettektomie auch die intertransversale Fusion notwendig, eventuell in Kombination mit einem Harrington-Distraktionsstab, der dann noch eine Erweiterung der Foramina bewirkt und zusätzliche Entlastung der Nervenwurzel. Die spinale Stenose erfordert eine ausgedehnte Laminektomie über mehrere Segmente bei artikulärer Kompression, auch mit einer Facettektomie, sodass der Wurzelverlauf bis weit nach lateral hin völlig frei sein muss. Die Spondylosis deformans hyperostotica kann auf vielfältige Weise Beschwerden und neurologische Komplikationen hervorrufen. Die Kenntnis und die genaue Analyse der einzelnen Faktoren ist unerlässlich, um eine erfolgreiche Therapie durchführen zu können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Matthias, für Ihr Korreferat zu diesem Thema, das uns ja eigentlich auch ins Grenzland des Themas geführt hat. Wir kommen jetzt, meine Damen und Herren, noch zu 2 Kurzmitteilungen, selbst eingereichte Mitteilungen. Zuerst kommen wir zum Vortrag der Kollegen Walker und Walter und Langlotz aus Zürich von der Orthopädischen Universitätsklinik Zürich. Es spricht Herr Kollege Walkrecht. Walker. Aus der Orthopädischen Universitätsklinik Zürich Herr Kollege Walker spricht zum Thema die ossäre Kompression der Cauda equina, Diagnostik und Therapie. Beide Kollegen haben zugestimmt, 8 Minuten nicht zu überschreiten, sonst werden wir nicht fertig. Danke. Die ossäre Verengung des lumbalen Spinalkanales allein führt selten zu neurologischen Kompressionssyndromen. Fast immer sind zusätzliche Faktoren erforderlich, welche das durch Hyperostose und sonstige degenerative Veränderungen veränderte neurovertebrale System aus dem Gleichgewicht bringen und Schmerzsymptome verursachen. Es ist die progrediente Deformation, wie hier bei einer diffusen Spondylopathie am Beispiel der Tapes. Die instabile, progrediente